Bayern 2. Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Hohmann. Heute im Hörspiel Artmix. Unser Podcast-Experte Christian Alt hat für Sie die Trends der Szene im Dezember herausgehört. Nämlich die Schattenseiten des Podcast-Booms. Aber natürlich auch positive Tipps für die bald stade Zeit. Aus Anlass des Turner-Preises, die wichtigste britische Auszeichnung für junge Gegenwartskunst, die kürzlich ausgereicht wurde, habe ich ein Interview aus der Artmix-Galerie herausgesucht. Mit dem Mitglied des GewinnerInnen-Kollektivs und Medienkünstler Lawrence Abu Hamdan. Das Hörspiel steuert heute Abend Michaela Milian bei. Die etablierte Künstlerin ist auch Musikerin, manche kennen sie wahrscheinlich von FSK und Professorin für zeitbasierte Medien in Hamburg. Gibst du mir Steine? Geb ich dir Sand? Musik von der Greie-Gut-Fraktion. Wir bauen eine neue Stadt. Ein Remix des Originals von Palais Schaumburg. Das Stück habe ich ausgewählt, weil es sowohl zu dem Interview passt mit dem Künstler Lawrence Abu Hamdan und zum heutigen Hörspiel von Michaela Milian. Doch zuerst zu den aktuellen Trends der Podcast-Szene, denen wir regelmäßig hier im Hörspiel Artmix auf den Grund gehen. Zuletzt war es das Aufkommen der Podcast-Parodien in den Vereinigten Staaten. Christian Alt scoutet für den Hörspiel Artmix solche ästhetischen Entwicklungen. Aber auch um grassrootig-nerdige Technik oder um zum Beispiel ökonomische Zwänge geht es in unseren Podcast-Trends. Dieses Mal hat sich mein Kollege Thomas Kretschmer mit Christian Alt unterhalten. Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nachdem die Zeitungsverlage entdeckt haben, dass man mit Podcasts viele Leute erreichen kann, kommen jetzt die Fernsehsender. Ganz oben in den Charts der ARD-Audiothek ist seit neuestem der Fernsehtatort in einer Hörversion. Und auch die sonntägliche Talkshow von Anne Will gibt es dort als Hörversion. Mein Kollege Christian Alt ist Podcast-Produzent und kennt die Branche gut und er ist jetzt hier im Studio. Hallo Christian. Hi. Christian, ist das jetzt das neue Ding, Fernsehsendungen als Podcast? Ich sag mal, jein. Also bevor wir jetzt gleich auf die Trendfrage kommen, würde ich sagen, hören wir uns erstmal ein paar Beispiele an. Ich habe mir nämlich für heute einige Produktionen angesehen und man muss jetzt erstmal festhalten, es gibt dort riesige Qualitätsunterschiede. Der schlechteste, es tut mir jetzt sehr leid, ist der von Anne Will. Und ich würde sagen, hören wir mal rein, dann merkt man direkt, was ich meine. Hallo und herzlich willkommen, guten Abend bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch hier bei uns im Studio. Willkommen in Berlin, wir senden live und wir beschäftigen uns mit dem Brexit-Moment in der SPD gestern Abend. Ja, man hört es, es ist einfach nur die Fernsehsendung als Podcast. Also hier wurde nichts verändert, keine Anmoderation zusätzlich, keine Einordnung. Und klar, das braucht man jetzt bei einer Talkshow auch nicht gleich, aber es ist dann doch irgendwie schon schade. Wenn es eh nichts anderes ist als die Tonspur der Fernsehsendung, warum macht man daraus nochmal einen extra Podcast? Ja, es kostet ja nichts, ne? Also das ist natürlich für Redaktionen sehr verlockend. Einfach die Tonspur nehmen, nochmal hochladen und schon kann man Reichweite abgreifen. Und das ist ja auch kein Trend, den es jetzt nur in Deutschland gibt. In den USA gibt es sehr viele Fernsehsender, die ihre Sendung als Hörversion zweitverwerten. Zum Beispiel der Nachrichtensender MSNBC. Ich würde sagen, das ist die Schattenseite des Podcast-Hypes. Wir als Hörer bekommen sehr viel geboten, aber manches davon ist eben kein Podcast. Zurück ins Sendegebiet. Du hast gerade eben noch vom Tatort-Podcast erzählt. Ist der denn besser? Fernsehtatort, muss man sagen. Das darf man nicht verwechseln mit dem Radiotatort, den es ja auch gibt. Es ist wirklich der Tatort, der am Sonntagabend in der ARD läuft, aber eben mit einem Sprecher, der erzählt, was jetzt gerade passiert. Also ich vermute mal, dass es die Version ist, die auch für Sehgeschädigte produziert wird und jetzt eben dann auch als Podcast gesendet wird. Es ist ruhig im Wald nahe des Autohofs, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen. Nur das leise Rauschen der Autobahn dringt durch die Baumwipfel. Ein Scharfschütze. Kein einziger seiner Übungsschüsse hat sein Ziel, einen Baum im Dickicht, verfehlt. Zufrieden zückt er sein Handy, wählt eine Nummer. Ich bin soweit. Kann losgehen. Ja, also man hört, es ist schon ein bisschen näher dran am Podcast, aber auch hier denke ich mir, es ist klar, dass das auch nur ein Nebenbeiprodukt sein kann. Auch wenn ich das tatsächlich ganz gut gemacht finde. Also man merkt, die Sprecher beschreiben nicht nur, was man jetzt sieht, sondern geben auch ein klein bisschen eine Einordnung. Mich ärgert einfach an dieser Sache, dass da jetzt eine Gleichmacherei herrscht. Also Hörspiele sind ja zu Recht eine eigene Gattung. Und dieser Hybrid, der ist wahrscheinlich schnell produziert, aber dabei bleibt es eben auch. Ich will aber Dinge hören, die jemand nur für die Ohren konzipiert hat. Was mich auch interessieren würde, wie findet eigentlich der Fernsehregisseur das, wenn sein Werk, das er sich ja ausgedacht hat mit Bild, jetzt plötzlich so drüber gesprochen wird und man das eigentlich so findet, als wäre das eine gleichwertige Option. Also natürlich hat der sich ja auch was dabei gedacht. Aber gut, mein Rant ist zu Ende an dieser Stelle. Gibt es denn da Beispiele, Christian Alt, ich sage jetzt mal, für gelungene Fernsehpodcasts? Yes, aber bisher sind die mir nur in den USA untergekommen. Also da gab es letztes Jahr den Podcast The Dropout. Das ist eine groß angelegte Doku-Reihe über die Hochstaplerin Elizabeth Holmes. Wer war Elizabeth Holmes? Die war so ein ganz großes Starlet des Silicon Valley. Hat gesagt, sie hat eine Maschine entwickelt, die nimmt ihr einen kleinen Tropfen Blut ab und kann dann plötzlich alle Krankheiten testen, die es so gibt. Also die hätte man auch irgendwie in die dritte Welt verschiffen können, diese kleine Maschine, oder eben im Kaufhaus hinstellen können. Und dann kriegst du sofort ein Ergebnis, welche Krankheiten du hast und musst eben nicht mehr literweise Blut abnehmen lassen, um alles Mögliche testen zu lassen. Ich ahne, die Maschine gab es nie, aber es gibt einen tollen Podcast. Genau, darüber. Die Maschine gab es nie. Und auch dieser Podcast, der war auch nur ein Nebenprodukt, aber wirklich ein sehr, sehr gutes. Denn parallel zu einer Doku wurde eben noch ein Podcast gemacht und dieselbe Geschichte mit demselben Rohmaterial nochmal erzählt, aber jetzt dann eben fürs Hören. So, how will it all work out? I wanted to better understand how strong the government's case is against Elizabeth. Will she go to jail? If so, for how long? What will her legal strategy be? I sat with former U.S. Attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, who studied the charges and prosecuted similar cases. Okay, so let's talk Elizabeth Holmes. We met at his offices in New York just after he'd wrapped an interview for his own podcast. Stay tuned with Preet. My first question? How hopeful should Elizabeth be right now? I think the proof seems overwhelming and I think she will be convicted and I think her best bet is to plead. Also ich finde, man hört noch ein bisschen, dass hier Fernsehleute einen Podcast machen. Allein wie es irgendwie mikrofoniert ist, das Interview, da ist irgendwie mehr Raum drauf. Das ist jetzt nicht so direkt wie im Radio. Aber es ist ein eigenständiger Podcast, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Es ist keine komplett Zweitverwertung. Und das finde ich schon gut. Ich finde, das ist eine gelungene Synergie, wie man wahrscheinlich in den oberen Etagen sagen würde. Denkst du denn, dass auch bei uns die Reise in diese Richtung gehen wird? Also mehr Zweitverwertung mit Bedacht als einfach nur eine Audiospur in einem neuen Ausspielweg? Also ich denke schon, aber dazu muss es ein Bewusstsein in den Redaktionen geben, dass so eine Audiospur zwar nett ist, wenn man die hat, aber die genügt noch nicht dem Anspruch, den man an sich hat. Und zwar als Radiomacher, würde ich sagen. Eine Sache wird übrigens auch noch passieren. Wir werden mehr begleitende Podcasts zum Fernsehen haben. Ist gerade auch ein Riesentrend in den USA. Netflix und HBO bringen Podcasts zu Serien raus, in denen sie mit den Machern dann sprechen. Und da wette ich, dass das hier auch passiert. Also ich meine, ein Podcast über den Tatort, neben dem Fernseh-Tatort-Podcast und dem Radio-Tatort, das wäre doch was, oder? Der Podcast zum Podcast zum Podcast gewissermaßen. Genau. Das wird uns im neuen Jahr erwarten. Vermutlich oder in fernerer Zukunft, in näherer Zukunft werden die Weihnachtsmärkte schließen und die Kaufhäuser zumachen. Es wird ein wenig Ruhe einkehren und damit hoffentlich auch Zeit zum Hören. Was ist dein Podcast-Tipp für die Zeit zwischen den Jahren? Also ich weiß noch nicht, wie das in den Familien dort draußen ist. Bei uns gibt es an Weihnachten oft Streit, gerade um Politik. Und dann streitet man sich mit dem Großonkel über der Weihnachtsgans und so weiter. Aber ein Podcast, der wirklich Hoffnung macht, der heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass, ist produziert vom NDR. Und da sind, glaube ich, 8 Folgen, in denen Geschichten erzählt werden, wo Menschen mit Vorurteilen plötzlich in eine Situation kommen, in der sie die Vorurteile ablegen müssen und hinten als andere Menschen wieder rauskommen am Ende der Geschichte. Und es ist wirklich ein toll produzierter, interessanter Podcast, der perfekt zum Jahr 2019 passt. 180 Grad, genau. Produziert vom NDR. Vielen Dank, Christian Alt, für diesen schönen Hinweis. Gern. Wir haben natürlich auch ein Angebot für Sie, für die Feiertage auf Bayern 2 und im Hörspielpool ist Die Blendung zu hören. Klaus Bulert hat den großen Roman von Elias Canetti inszeniert. Und ich persönlich schwärme gerne weiterhin von der Odyssee, erzählt von Dieter Mann. Auch die gibt's jederzeit im Hörspielpool. Thomas Kretschmer sprach mit unserem Trendscout in der Podcast-Szene Christian Alt. Hier noch die Adresse des Hörspielpools, hörspielpool.de. Dort können Sie auch unseren Hörspiel-Newsletter abonnieren, wenn Sie informiert bleiben wollen. Nochmal hörspielpool.de. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt. Auf manchen Marktplätzen plätschert ein Brunnen mit Figuren. Eine Marmorbüste des Bürgermeisters verziert die Parkanlage der Kleinstadt. Ehemalige Residenzstädte glänzen mit einem grün patinierten Reiterstandbild. Und große Städte leisten sich ein eigenes internationales Programm mit öffentlicher Kunst, meist im Außenraum. Ich erinnere mich an ein Mosaik an der Wand meiner Grundschule, das ich oft verwundert, manchmal verstört ansah. Das wäre Kunst am Bau. Die ist in Bayern sogar Tradition. Im internationalen Fachjargon heißt beides, Skulpturen im Außenraum und der Bauschmuck in öffentlichen Gebäuden, Public Art. Zu den wichtigsten Städten der Public Art in Deutschland zählt die bayerische Landeshauptstadt München. Mit sehr herausragenden Arbeiten. Herausragend, durchaus auch wortwörtlich gemeint. Zum Beispiel die 52 Meter hohe Plastik Mae West der amerikanischen Künstlerin Rita McBride über der getunnelten Stadtautobahn Mittlerer Ring. Manche Münchner nennen sie auch liebevoll den Eierbecher. Give me water, I stir the mortar, looking at you, looking at you. Wir bauen eine neue Stadt. Kommenden Januar wird ein Symposion im Münchner Literaturhaus sich den Entwicklungsmöglichkeiten der Public Art widmen. Zwischen ästhetischem urbanen Genuss und demokratischer, weil öffentliche Debatte. Oder dritter Aspekt, ist alles vielleicht nur schnödes Stadtmarketing? Die Online-Anmeldung für das Symposium Public Art ist bereits eröffnet. publicartmunich.de. Nur als kleiner Tipp von mir, denn das jüngste Symposium zum Thema, organisiert vom Deutschen Künstlerbund im Lehmbachhaus, war vollends ausgebucht. Das als Blick ins neue Jahr. Vergangenes Jahr, also 2018, zeigte die vom Münchner Kulturreferat ausgelobte Reihe Public Art Munich, PAM, internationale Spitzenpositionen der öffentlichen Kunst. Dabei wurde auch ein unbekanntes München sichtbar. Die polnische Kuratorin Joanna Warscha erinnerte mit PAM Public Art Munich an Münchens Ruf als die Stadt der Freiheit aus osteuropäischer Dissidentersicht. Dank der in München angesiedelten amerikanischen Radiosender wie Radio Free Europe. Sie strahlten für Jahrzehnte Musik und Kultur, manche sagen dazu auch Propaganda, über den eisernen Vorhang. Der ehemalige Studiobau von Radio Free Europe am Englischen Garten diente Lawrence Abu Hamdan als Beherbergungsort seines Oral Contract Audio Archives. Der im Libanon lebende Künstler, der nun auch zum diesjährigen britischen Turner-Preis Gewinnerkollektiv gehört, befasst sich schon lange mit der Politics of Listening. Meine Kollegin Veronika Süß hat sich mit dem Künstler über sein Konzept unterhalten. Sie interessieren sich für den politischen Aspekt von Stimme und Zuhören. Deshalb haben Sie vor 8 Jahren angefangen, Tondokumente zu sammeln für Ihr Oral Contract Audio Archive. Was genau ist das für ein Archiv und was enthält es? So the Oral Contract Audio Archive is something that I started at the very beginning of my interest in sort of working with the politics of listening and trying to define what is today. Das Oral Contract Audio Archive habe ich angefangen, als ich begann, mich überhaupt für die Politik des Zuhörens zu interessieren. Ich wollte herausfinden, wie man diese Politik definieren könnte. Ich war gezwungen, das zu tun, weil das Interesse an Spracherzeugnissen so groß ist und freie Rede im Westen so wichtig ist. Aber für das, was kommt, sobald die Rede den Mund des Sprechers verlassen hat, besteht nur sehr wenig Interesse. Für Fragen wie, wer hört zu? Wie wird zugehört, bearbeitet und analysiert? Wir machen den Fehler zu denken, dass Redefreiheit das Hauptziel sein muss. Man denkt, solange sich jeder frei äußern kann, ist alles gut. Doch strukturelle Probleme unserer Gesellschaft, Antisemitismus, Sexismus, können darüber alleine nicht gelöst werden. Ich will verstehen und zeigen, wie wir als Subjekte gehört werden, sowohl in freien Gesellschaften als auch in Autokratien. Dafür brauche ich das Audioarchiv. Ich habe darin zum Beispiel einen Clip aus Ägypten, in dem klar wird, dass die Moscheen vor der letzten Wahl als Propagandainstrument benutzt und politische Statements von den Minaretten gerufen wurden. Es gibt auch einen Audioschnipsel, auf dem Serbiens Ex-Präsident Milosevic zu hören ist, der von einer Simultan-Dolmetscherin übersetzt wird. Er protestierte dagegen, weil er nicht von einer weiblichen Stimme übersetzt werden wollte. Er hätte auch einfach Englisch sprechen können, das konnte er. Trotzdem blieb er bei Serbisch. Es ging also einzig und allein um die Frage, wie er gehört werden wollte. Es handelt sich also bei meinem Archiv um eine Sammlung von Interviews und Auszügen aus Tondokumenten und ist gleichzeitig eine Art Werkverzeichnis für mich. Viele der Fälle, die ich aufgeklärt habe, begannen mit einem einzigen Audioschnipsel. Zugleich ist das Archiv für meine künstlerische Arbeit sozusagen meine Farbpalette. Es ist das Rohmaterial, aus dem ich meine Kunstwerke mache. And developed. So if you want an easy understanding of it, it's a kind of color palette, a selection of raw materials from which I draw from and from which I make works. Und wie kommen Sie an all diese Tondokumente? So of course the internet. Some of that is simple as that. Some of it is going and doing interviews myself, so interviewing people who develop lie detectors. So oft natürlich übers Internet. Häufig mache ich aber auch selbst Interviews. Wenn ich auf Techniken und Technologien stoße, bei denen es um Sprachverarbeitung und ums Zuhören geht, dann versuche ich, die Leute, die sie entwickeln, zu interviewen. Zum Beispiel die Entwickler von Lügendetektoren. Aus manchen dieser Interviews werden eigenständige Arbeiten. Manche werden Teil von Projekten, andere kommen einfach nur ins Archiv und fungieren dort als Zeugnisse der Politik des Hörens und Gehörtwerdens. 2012 habe ich das Archiv zum ersten Mal in dieser Form ausgestellt. Was mir daran gut gefällt, die Besucher der Installationen können mit den einzelnen Tracks ihre eigene Themenkomposition zusammenstellen. Manche Schnipsel sind sehr soundlastig, andere transportieren viel sprachlichen Inhalt, eine bunte Mischung also. Purely through sound, and some of them are kind of content heavy. They're about a specific thing or they're interviews with someone. So it's a really a kind of mixture. Sie haben das Thema Redefreiheit angesprochen. Da Sie sich schon so lange damit beschäftigen, haben Sie einen Überblick. Wie hat sich die Redefreiheit in letzter Zeit denn entwickelt? The freedom of speech is, of course, great. Die Freiheit der Rede ist etwas Großartiges. Meine Arbeit ist darauf begründet. Ich könnte nicht in einem Land arbeiten, in dem die freie Rede eingeschränkt wird. Ich lebe im Libanon. Dort ist es noch möglich, zu sagen, was man will, aber es wird immer schwieriger. Man könnte ein Diagramm zeichnen mit den Polen, freie Rede auf der einen und Zuhören auf der anderen Seite. In einem autokratischen System kann man nicht sagen, was man möchte, weil man Angst haben muss, verfolgt oder eingesperrt zu werden. Man ist in der Redefreiheit eingeschränkt, weil zu viele zuhören. In einer liberalen Demokratie dagegen kannst du sagen, was immer du willst. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil keiner wirklich zuhört. Und das ist auch ein Problem. Natürlich sage ich nicht, dass wir zurückkehren sollten zur Diktatur. Auf keinen Fall. Aber es ist wichtig, dass wir wieder zuhören und nicht die Redefreiheit als Beruhigungsmittel für die Masse sehen, denn das macht uns alle träge. Die Verlagerung von der Rede zum Zuhören ist auch eine Verschiebung von individuellen Ansichten hin zu den strukturellen Problemen, die wir angehen müssen. Ist genau zuhören also auch eine Bedingung dafür, die Wahrheit zu finden? The truth is a very complicated thing. I certainly make truth claims in my work, as I said before. A lot of the works have a kind of propagandist agenda. But at the same time, What I learned through an investigation to a prison in Syria, Saidnaya, is that truth can come in very many different ways. Die Wahrheit ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ich stelle ja selbst Wahrheiten auf in meiner Arbeit, wie ich vorhin gesagt habe. Aber was ich bei den Ermittlungen zu einem syrischen Gefangenenlager, Saidnaya, gelernt habe, ist, dass die Wahrheit sehr unterschiedliche Gestalten haben kann. Und das führt mich auch wieder zur Kunst. Es gibt die romantische Vorstellung, dass die Fiktion, das Gemälde, die künstlerische Fotografie die Wahrheit stärker abbilden kann als die vermeintliche Wirklichkeit. Ich will das kurz erklären, indem ich diesen Fall beschreibe. Der Auftrag war, ein syrisches Gefängnis auszuforschen, das für unabhängige Beobachter nicht zugänglich ist. Nur Verwaltung und Gefangene waren jemals darin. Es ist eher ein Konzentrationslager als ein Gefängnis. Die Bedingungen sind grausam. Es gibt sogar Massenhinrichtungen dort. Das Gefängnis wurde nach 2011 umfunktioniert. Dort werden politische Aktivisten und Regimegegner weggesperrt und das Regime demonstriert ihnen dort seine Macht. Auch als Warnung für alle anderen. Wer protestiert, könnte an einen Ort wie Saidnaya kommen. Amnesty International hatte viel darüber gehört und wollte herausfinden, wie es dort wirklich zuging. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Gefangenen, die dort waren, das Gefängnis nie gesehen haben. Sie konnten es nur hören. Ihnen wurden die Augen verbunden, als sie reingebracht wurden. Sie mussten sich die Augen zuhalten, wenn sie durch das Gefängnis geführt wurden. Wenn Wachen kamen, mussten sie sich zur Wand drehen. Außer den vier Wänden ihrer Zelle sahen die Insassen sehr wenig von der Anlage. Also mussten sie sich auf ihr Gehör verlassen. Ich habe 7 Überlebende dieses Lagers interviewt. Jeder von ihnen hat eine unglaubliche Sensibilität für Klänge entwickelt. Manche von ihnen waren 3 Jahre lang in ein und demselben Raum. Nur durch Hören konnten sie überhaupt wahrnehmen, was außerhalb dieser Zelle passierte. Die Lüftung, die Türen und auch das Verhalten der Wachen ist klanglich durchkomponiert. Wie sie stehen, wie sie gehen, wie sie die Gefangenen schlagen. All das soll den Terror dieses Ortes verstärken. In diesem Fall waren Klang und Schall essentiell für die Ermittlungen. Über Forensic Architecture und den Fall in Israel kam Amnesty International auf mich zu und bat mich, Interviews mit den ehemaligen Gefangenen zu machen, Ohrenzeugen-Interviews, die deren Gedächtnis für Geräusche ansprechen sollten, um so viel wie möglich über dieses Gefängnis herauszufinden, die Haftbedingungen dort und die Wachen oder auch die Gewalttaten. All das sollte dokumentiert werden. Vor 2 Jahren habe ich diese Interviews gemacht. Sie waren sehr schwierig, aber sie waren auch extrem spannend im Hinblick auf die Frage, wie Geräusche in unserer Erinnerung abgespeichert werden. Was wir herausgefunden haben, waren nicht nur Fakten. Zum Beispiel konnten wir anhand des Geräuschs der Essensklappen an den Türen und wie oft es zu hören war, rekonstruieren, wie viele Häftlinge dort festgehalten wurden. Wir konnten dadurch zählen, wie viele Zellen pro Flügel in Benutzung waren. Natürlich hatten sich die Zeugen auch andere Details gemerkt. Namen von Mitgefangenen, Einlieferdaten, Fakten also. Aber es gab auch Aussagen, die einen viel fragileren Wahrheitsgehalt hatten, gleichzeitig aber sehr viel mehr vermittelten, wie es wirklich war, in diesem Gefängnis zu sein, welche Atmosphäre dort herrschte, wie viel psychischer Druck und körperliche Gewalt auf diese Menschen ausgeübt wurde. Wir versuchten mit einem Zeugen das Türgeräusch zu rekonstruieren, spielten ihm Geräusche vor und immer sagte er, es war lauter als das. Immer wieder lauter. Schließlich klang es schon wie ein Auto. Unfall, laut und mit langem Widerhall, wie in der Kathedrale von Notre Dame. Und da sagte er, genau so hat es sich angehört. Aber nicht die Tür, sondern die Essensbox, die auf dem Boden landete, am Ende des Korridors. Natürlich wissen wir, dass es nicht möglich ist, dass eine Essensbox, die auf dem Boden landet, so ein Geräusch macht, rein physikalisch betrachtet. Aber im Bereich der persönlichen Erfahrung bedeutet dieser Ton so viel, dass er extrem laut wird. Das Geräusch und seine Intensität sagen dem Häftling, wie viele Brote in der Box sind und ob er an diesem Tag etwas zu essen bekommen wird oder nicht. Das zeigt auch, wie sehr die einzelnen Sinne verschmelzen in solch extremen Bedingungen. Bei diesem Mann war der laute Ton auch Ausdruck des großen Hungers, der dort herrschte und den wir uns gar nicht vorstellen können. aber durch dieses laute Geräusch bekommen wir zumindest eine Ahnung davon. Diese Erinnerungen der Ohrenzeugen sind sehr klar, während die reine Faktenlage es oft nicht ist. Deshalb zögere ich immer ein wenig, etwas als Wahrheit zu bezeichnen. Ich sollte verschiedene Wahrheiten aufdecken und merkte am Ende, dass die Wahrheit sich oft an Stellen manifestiert, an denen man sie nicht vermutet hat. Durch diese Interviews habe ich viel darüber gelernt, wie wir zuhören, wie man hören kann und was Zuhören bedeutet, wenn Hören das Einzige ist, was du tun kannst. Diese Erinnerungen sind nicht die Art von Wahrheiten, die man in einen Report für Amnesty International schreiben kann. Das merkt man ja schon daran, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das zu erklären. Aber in der Kunst, da kann man diese Formen von Wahrheit darstellen und erfahrbar machen. Can Amnesty International can say, right? Because it took me this long to explain it. But I return to them because I think there's still so much we can learn from them, from those kinds of truths. And I think art's the place in which you can experience those kinds of truths. Der Künstler Lawrence Abu Hamdan, seit Anfang Dezember einer der PreisträgerInnen des Turner-Preises, des wichtigsten britischen Preises für Gegenwartskunst. Sie hörten eben eine gekürzte Fassung. Das ganze Gespräch, das meine Kollegin Veronika Süß aus Anlass von PAM, Public Art Munich 2018, mit dem Künstler führte, finden Sie in der Artmix Galerie, BR.de Podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Noch bis ins kommende Jahr übrigens sind Arbeiten von Lawrence Abu Hamdan in zwei Münchner Ausstellungen zu sehen. Zum einen im Jüdischen Museum in der Ausstellung Sag Shibboleth und im NS-Dokumentationszentrum in der Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow. Noch ein Wort zu PAM, Public Art Munich. Die Kuratorin Joanna Warscher hatte zu ihrer Reihe aus Performances und performativen Arbeiten 2018 auch Münchner Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Ziel: der ehemaligen Frontstadt im Kalten Krieg auf den Grund gehen. Das gab den Impuls für Michaela Milians Hörspiel von 2018 Music from a Frontier Town, das die Künstlerin, Musikerin und Professorin für zeitbasierte Medien in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk realisierte. Michaela Milians Stück ist eine Interpretation der sogenannten Re-Education. Das Programm der amerikanischen Besatzungsmacht zur Redemokratisierung und Entnazifizierung der deutschen Bevölkerung. Die Künstlerin verortet es im Kontext des Kalten Krieges. Music from a Frontier Town. Nachdem am 30. April 1945 die US-Armee München befreit hatte, wurde im Rahmen der amerikanischen Re-Education Agenda im Oktober 1945 der American Reading Room als weltweit erste amerikanische Bibliothek dieser Art in der medizinischen Lesehalle am Münchner Beethovenplatz eingerichtet. Im Juli 1948 öffnete dann das Amerika-Haus im ehemaligen Führerbau an der Arzisstraße. Neben der Repräsentation der USA war die zentrale Aufgabe die Entnazifizierung und Demokratisierung, Re-Education, der Nachkriegsbevölkerung. 1957 zog das Amerika-Haus in das nach Plänen der Münchner Architekten Karl Fischer und Franz Simm am Karolinenplatz erbaute Gebäude mit Bibliothek, Zeitschriftensaal, Kinderbücherei, Schallplatten- und Filmabteilung, Vortrags- und Unterrichtsräumen sowie Konzertsaal und Ausstellungsflächen. Bis zu 80.000 Menschen monatlich nutzten damals die kulturellen Angebote des Amerika-Hauses. Diese Aktivitäten wurden seit 1953 von der United States Information Agency, kurz USIA, einer Behörde, die als Instrument des Kalten Krieges gegründet worden war, finanziert. Mit dem Beginn des Kalten Krieges können allerdings viele der reedukativen Maßnahmen auch als Propagandainstrumente in der programmatischen Überblendung von Demokratie und Wirtschaftspolitik zur Festigung der transatlantischen Beziehungen gegen den kommunistischen Block interpretiert werden. 1997 stellte die amerikanische Regierung nach mehr als 50 Jahren ihre Arbeit im Amerika-Haus ein und verschiffte den größten Teil ihres Inventars wieder in die USA. Zurück blieben im Keller 1630 in Kartons verpackte Langspielplatten aus der ehemaligen Leihbibliothek des Hauses. Germans be re-educated. post-war Germany want to be re-educated? German re-education. What was happening? Germany. The Marshall Plan. The elimination of Nazi influence. We raised the blackout curtains and let the darkness out. Total defeat and destruction of the Nazi regime and occupation of all Germany by Allied military forces. Customs and values. What is democracy? Was ist Demokratie? Freedom of expression, Meinungsfreiheit, freedom of religion, and Pressefreiheit. I believe I know how terrible some of you feel. Umerziehung des deutschen Volkes. Germany should never again. The German youth should go away from the street. Deutsche Jugend soll weg von der Straße und wieder zur Schule gehen. And go back to school to get such demokratische Werte vermittelt zu bekommen. Nationalsozialistischen Einflusses auf die Erziehung und Bildung in allen Teilen Deutschlands. And the preparation for an eventual reconstruction of German political life on a democratic basis. Everything should be freed from the brown mud. Alles soll vom braunen Schlamm befreit werden. The brown man. Can the Germans be re-educated? What has happened, what is happening, and what might happen. Being used as a card. The Germans cannot escape responsibility for what they have brought upon themselves. We are going to win the peace. Re-education. Re-education. A world without war. Re-education. Customs and values. I believe I know how terrible some of you feel. The quest for peace. Germany should never again. Well, there. Oh. Oh. Horror. Include every human being on this planet. Customs and values. What was happening in Germany? What has happened? What is happening and what might happen. Umerziehung des deutschen Volkes. The quest for peace. world without war. Germans be re-educated. 8.5 million Germans have been members of the NSDAP. Mitglieder der NSDAP. Will post-war Germany want to be re-educated? Re-education. Many Americans will almost automatically say that democracy must of course be the goal of German re-education. But what is democracy? Was ist Demokratie? Demokratie steht für eine Lebensweise, die Anerkennung bestimmter unveräußerlicher Rechte, such as are laid down in our Declaration of Independence and Bill of Rights, for instance. This means, first of all, the elimination of Nazi influence on education in every part of Germany. The German people must realize that we will use all available means of power to finally destroy the false doctrines of German militarism and Nazism. Demokratie ist mehr als eine Staatsgovernment. Demokratie ist eine Lebensform. Demokratie ist mehr als eine Staatsgovernment. Demokratie ist eine Lebensform. Thank you. Re-education. Re-education. Re-education. Re-education. Re-orientation. Objectives for Germany. It should be brought home to the Germans that Germany's ruthless warfare and the fanatical Nazi resistance have destroyed the German economy and made chaos and suffering inevitable, and that the Germans cannot escape responsibility for what they have brought upon themselves. The principal Allied objective is to prevent Germany from ever again becoming a threat to the peace of the world. Essential steps in the accomplishment of this objective are the elimination of Nazism and militarism in all their forms, and the preparation for an eventual reconstruction of German political life on a democratic basis. Thank you. Demokratie soll nicht nur als Begriff auf dem Papier stehen, sondern in den Köpfen und Herzen der Menschen lebendig werden. Vor allem die deutsche Jugend soll weg von der Straße und wieder zur Schule gehen, um demokratische Werte mitzubekommen. Dazu gehören Toleranz, Meinungsexpression, Freedom of Religion und Pressefreiheit. Aber auch das kulturelle Leben, das zerstörten Landes muss schnell wieder auf die Beine kommen. Theater, Literatur, Presse, Radio. Alles soll vom braunen Schlamm befreit werden. Wanted to convince through soft power, not through hard power. We wanted to be politically effective in an indirect way. You got a re-education. Soft power. Hard power. Soft power. Reorientation. You got a reorientation. Thank you. education. Reorientation. Informationsagentur der Vereinigten Staaten. USIA Mission Statement. Promote the national interest and national security of the United States through understanding, informing and influencing foreign publics and broadening dialogue between American citizens and institutions and their counterparts abroad. Diplomacy. Public diplomacy. The action of engaging foreign audiences and opinion makers through information and exchange programs to advance U.S. national interests and strategic goals is the responsibility of USIA. Leadership and partnership. Führung und Partnerschaft. Cultural diplomacy. Kulturelle Diplomatie. Soft power. Hard power. Soft power. Hard power. Public diplomacy. Diplomatie. Diplomacy fosters an appreciation of our nation's ideas and ideals, our institutions and culture, as well as our national goals and policy priorities. America is a complex and puzzling nation when viewed through a foreign filter. We cannot take for granted that our behavior in the world is widely understood or supported, even by our allies. Informationsagentur der Vereinigten Staaten. USIA. Thank you. USIS Germany, Country Plan FY 1961, Bureau of Cultural Affairs, Country Files of the Planning and the Development Staff, Box 212, Program Plans and Thematic Areas. Our presence not only strengthens resistance to the temptations of the East, it also plays an important role in the continuing struggle to settle accounts with the past. To promote interest in and understanding of the obligations and responsibilities of the individual in a democratic society. Those elements and organizations have to be promoted, which foster the growth and strengthening of free and democratic attitudes and practices. Kulturelle Diplomatie. Soft Power, Hard Power. Leadership and Partnerschaft. Führung und Partnerschaft. United States Information Agency, Informationsagentur der Vereinigten Staaten. USIA. To convince Germans that their efforts to strengthen Germany will be reinforced by cooperation with the US in an interdependent Atlantic community, rather than in a Europe-centered system. Increased German acceptance of the economic, military, cultural, and political ties and responsibilities that bind Germany to the community of free nations. USIA. Relationships, a candid bilateral communication dialogue is essential to contain the differing perceptions and preclude a drifting apart. There is a danger that this might threaten the cohesion of the Western Alliance. It is entirely within the power of the Atlantic democracies to lead the world towards a new era of hope and progress. This hope springs from the birth of an idea. The idea of the concert of free nations. The State Department is clear about the aims of the America Houses program. To explain the United States and its democratic institutions to the Germans, and to counteract increased Soviet influence in Germany. Orientierung. Atlantic Alliance. Leadership and Partnership. Führung und Partnerschaft. Cold War. Kalter Krieg. United States Information Agency, USIA. Informationsagentur der Vereinigten Staaten. Office of Research, Büro für Forschung. Voice of America, Radio Free Europe, RFEAFN. Stimme, Senderletz der amerikanischen Streitkräfte. Radio Freies Europa. The idea of the concert of free nations. Cultural Diplomacy, kulturelle Diplomatie. Soft Power, Hard Power. Soft Power, Hard Power. Freiheit. Diplomacy. Kulturelle Diplomacy. Kulturelle Diplomatie. Soft Power. Hard Power. Soft Power. Hard Power. Leadership and Partnerschaft. Führung und Partnerschaft. Determined that Germany. They're part of our own group. For their own. Being yours as a part. Public diplomacy. The Cold War had much of the tragedy and all of the logistics of a fighting war. For their own. Examine our own culture, customs, and values. Music from a frontier tone. It's us who have to make the great things happen. What has happened, what is happening, and what might happen. The quest for peace. Living conditions. A world without war. Actions lead to reactions, to new actions. We were willing to die for an idea. We would die for it again. But we prefer living for it, working for it, safeguarding it. We find ourselves really locked with the Soviet Union in what I like to call a vicious circle. Now, after Hiroshima, I'm exceedingly impressed with the fragility of our whole, the whole of human life, and the tremendous valuableness action of human reactions, new actions. The quest for peace. Soft power. It's us who have to make the great things happen. Public diplomacy. The Cold War. It had its theaters of operation, its fifth column, its propaganda leads, its D-Day, and it had its sieges. They're part of our living conditions. Soft power. Values. Include every human being on this planet. What has happened, what is happening, and what might happen. Thank you. Music from a Frontier Town von Michaela Millian. Mit Juno Meinecke. Ton und Technik Fabian Zweck, Markus Huber und Felix Reitl. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Komposition und Realisation Michaela Millian. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Public Art Munich 2018. Redaktion Katharina Agathos. Hier ist der Hörspiel Artmix, Bayern 2. Dieses und weitere Hörspiele finden Sie im Hörspielpool unter hörspielpool.de. Dort können Sie auch unser Newsletter abonnieren. Oder Sie können sich durchklicken zur Artmix-Galerie, in der finden Sie vielfältige Formate und viel Hintergrund zu Hörspielen oder zur Medienkunst. Wie zum Beispiel den Podcast-Trend oder das Interview mit dem Medienkünstler Lawrence Abu Hamdan. Die zwei Beiträge, die ich Ihnen vor Music from a Frontier Town hier im Artmix präsentiert habe. Alles in der Artmix-Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann. Auf Bayern 2 geht es um 23 Uhr nach den Nachrichten weiter mit dem Nachtmix. Und bereits jetzt mit dem Notizbuch Freitagsforum. Bis dahin, Greie Gut Fraktion, wir bauen eine neue Stadt.